WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, jetzt aber willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute haben wir eine freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über was. Telefonnummer 0800 220 5050, E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Und es geht los mit Antje. Antje ist 36. Guten Morgen, Antje. Guten Morgen. Hallo Antje, um was geht's bei dir? Ja, also ich wollte mal anrufen, eigentlich schon vor ein paar Tagen, hatte aber Handyprobleme. Und ich wollte mich darüber unterhalten, dass es halt schön ist, auch mal, wenn man ein neues Leben anfangen kann und nochmal eine neue Chance kriegt sozusagen. Absolut. Ich gehe mal davon aus, dass das in deinem Fall so auch ist. Ja, genau. Wie kommt es, dass du ein neues Leben angefangen hast? Ich war lange Zeit im Gefängnis gewesen, und zwar 12 Jahre. Oh, das ist lange. An einem Stück? An einem Stück, ja. Ich bitte dich, den Ton von deinem Radio oder Fernseher ganz auszuschalten. Oh, okay. Das wäre sehr hilfreich. Ja, okay. Also 12 Jahre an einem Stück, das ist eine sehr lange Zeit. Weswegen hast du so lange im Knast gesessen? Wegen Totschlag war das gewesen. Was ist genau passiert damals? Eine Freundin und ich habe zu der Zeit noch sehr viel getrunken, Drogen genommen und halt eine Freundin und ich hatten einen großen Streit und das ist dann ein bisschen halt ausgeartet und dann habe ich sie mit einer Flasche erschlagen. Die Freundin, deine Freundin? Ja. Ihr wart beide betrunken? Beide, ja. Und ich meine, da musst du aber schon sehr heftig zugeschlagen haben, wenn man mit der Flasche einen Menschen erschlägt. Ja, ja, nicht gleich gestorben, die ist dann noch halt ins Krankenhaus gekommen und nach 5 Tagen dann leider verstorben. Was für eine Flasche war das? Das war eine Weinflasche. Erinnerst du dich noch an diesen Vorgang des Schlagens? An den Vorgang selber, ja, sicherlich erinnere ich mich daran. Hast du da einmal draufgeschlagen oder mehrfach? Ich war zweimal. Und ich war auch lange Zeit in Therapie deswegen. Und und wie gesagt, dann die 12 Jahre im Gefängnis sind auch nicht spurlos an mir vorübergegangen. Mhm. Aber jetzt bin ich halt wieder draußen und habe jetzt nochmal eine neue Chance bekommen. Ja, seit wann bist du wieder draußen, Antje? Seit 3 Monaten, ja. Ah, das ist ja ganz super frisch. Das ist ja super frisch. Mhm. Nun ist das ist ja eine der schwerwiegendsten Straftaten schlechthin, einen Menschen zu töten. Wie hast du das jetzt für dich verarbeitet oder wie hast du es für dich wie erlebst du das so in deinem Inneren, dass du ein Menschenleben ausgelöscht hast? Wie ich das erlebe, also ich denke da natürlich auch jeden Tag dran und bin noch in Therapie deswegen. Und 12 Jahre, es ist trotzdem immer noch so, als ob es gestern gewesen wäre und kann man natürlich nicht ganz, ich sag mal, so verarbeiten, dass es jetzt kein Problem mehr wäre und man nicht mehr dran denkt. Wie siehst du denn deine Tat? Ich bereue ich, selbstverständlich. Wie nah war dir diese Frau eigentlich? Sehr, also es war eine sehr gute Freundin gewesen. Und um was ging es eigentlich in dem Streit? Um einen Mann. Um einen Mann? Ja. Ja. Also wer war da auf wen eifersüchtig? Sie auf mich eigentlich und ich habe dann aber gedacht halt, dass ich recht habe. Ich will jetzt auch nicht so ganz nah auf die ganze Geschichte eingehen, indem ich jetzt das Ganze ist eine lange Geschichte. Mhm. Und und dann ist es halt zu diesem Streit gekommen, wie gesagt, unter Alkohol- und Drogeneinfluss und wie es halt manchmal so gehen kann im Leben. Mhm. Wie war das ich frage das jetzt doch mal, weil ich mir das so elementar vorstelle, wenn man sowas gemacht hat. Wie war das so die ersten Monate, vielleicht auch die ersten 1-2 Jahre? Wie lebt man mit so einer Tat im Rücken? Also da wusste ich gar nicht, wie ich damit klarkommen sollte. Und Hab natürlich dann auch Probleme gehabt, also mit also meine ganzen anderen Freunde und Familie, und wollte mich dann natürlich auch entschuldigen sozusagen bei der Familie, so eine Art Täter-Opfer-Ausgleich. Mhm. Und wobei mein Opfer da konnte ich ja nicht mehr ausgleichen. Und naja, auf jeden Fall war es dann halt so gewesen, dass ich mich dann bei der Familie gemeldet habe und ich auch wieder mit denen in Kontakt bin. Achso, das wollten die dann auch, die haben das zugelassen. Die haben das zugelassen, ja, nach 4 Jahren. Mhm. Ständigen Briefwechsel. Du hast 2-mal zugeschlagen, sagst du? Ja, 2-mal. Ihr beide wart alleine in der Situation? Nee, da war auch noch jemand anderes mit dabei. Was passierte denn dann, nachdem du das 2. Mal zugeschlagen hattest? Na, dann hat mich die andere Person zurückgerissen und einen Krankenwagen gerufen und dann auch die Polizei. Mhm. Warst du vorher auch schon mal in ähnlicher Weise, vielleicht nicht gerade so krass, aber in ähnlicher Weise gewalttätig? Nee, nicht mit einer Weinflasche oder irgendwelchen anderen Waffen. Mhm. Wie erklärst du dir das, dass du da so durchgedreht bist? Das kann ich mir selber nicht so richtig erklären halt. Das war in der Sekunde, ich denke mal durch Alkohol- und Drogeneinfluss. Mhm. Ich wollte aber eigentlich viel mehr aufs Positive aus halt. Okay, natürlich. Aber um das Positive vielleicht auch für dich jetzt zu begreifen, muss man auch den Hintergrund wissen. Und den hast du uns ja jetzt erzählt aus deinem Leben. Jetzt bist du nach 12 Jahren rausgekommen. 12 Jahre im Knast ist ja unglaublich lange. Wie begegnet dir jetzt überhaupt so das Leben in Freiheit? Du bist erst seit 3 Monaten draußen. In diesen 12 Jahren ist ja so viel passiert. Passiert, ich weiß, ja. Na, ich habe mir erst mal ein Handy gekauft. Ja, genau. Ja. Kommst du zurecht so? Ich komme zurecht, ja. Mhm. So, und wie sieht jetzt der Neuanfang, über den wolltest du eigentlich reden, wie sieht der Neuanfang aus? Mein Neuanfang, also ich habe mir jetzt erstmal einen Job gesucht und habe den auch bekommen. Ich arbeite jetzt in einem Callcenter. Mhm. Und insofern, ich habe eine Wohnung jetzt auch bekommen. Ja, wie ist denn das so mit Freunden oder ja, Freunde wird es vielleicht noch gar nicht geben oder gibt es noch Freunde von damals, mit denen du jetzt wieder Kontakt hast? Wie sieht das soziale Umfeld aus? Nicht so viele. Also ich lerne natürlich jeden Tag neue Menschen kennen. Bitte? Also, bitte? Ich sage, ich lerne natürlich jeden Tag neue Menschen kennen. Ja, ja. Und wie gesagt, das ist halt wie, wenn man in eine neue Stadt oder ein neues Land zieht. Wenn du neue Leute kennenlernst und vielleicht mit denen auch ein bisschen persönlicher redest, erzählst du denen gleich von deiner Vergangenheit? Nein, um Gottes Willen. Hast du überhaupt schon jemandem jetzt eine neuen Bekanntschaft von deiner Vergangenheit erzählt? Nee, aber ich dachte mir so, jetzt im Fernsehen ist das mal ein guter Anfang. Ja. Mhm. Also, Das hat relativ gut geklappt, dass du einen Job hast. Ja. Du hast eine Wohnung. Ja. Und du fühlst dich ganz gut schon. Ja, sehr. Also ich habe auch neue Hobbys wieder. Und was sind das für Hobbys? Hallo? Und, ja. Weißt du ja, ich fragte, was das für Hobbys sind, die du jetzt neu hast. Ach so, was das für welche sind? Ich gehe öfter mal Sport machen und Fitnessstudio zum Beispiel. Mhm. Und habe mir eine Playstation gekauft. Mhm. Und ist alles sehr interessant, muss ich sagen. Also du bist ganz guter Dinge, dass jetzt der Neustart, der erste Start hat ja schon ganz gut geklappt mit Wohnung und Arbeit. Das ist ja oft ein Problem, wenn Leute aus dem Knast kommen. Ja, da habe ich mich aber vorher schon drum gekümmert, wie gesagt, das ist jetzt nicht alles in den 3 Monaten passiert. Ich will doch nochmal auf die Tat zurückkommen. Durch nichts auf der Welt kannst du diese Frau wieder lebendig machen. Da sind wir uns ja einig. Kann man sich selbst, du hast die Angehörigen um Verzeihung, um Entschuldigung gebeten. Kann man sich selbst auch verzeihen, wenn man so etwas gemacht hat? Also nein, kann ich nicht, natürlich nicht. Denk da jeden Tag dran. Hm. träume manchmal noch davon. Also, wie soll ich sagen? Das ist nämlich alles, wird auch nie beendet sein, das Thema, denke ich mal. Warst du schon jetzt, nachdem du draußen bist, am Grab dieser Frau? Nein, das habe ich noch nicht gemacht. Ist das in der Planung? Ist auch, das ist in der Planung, ja. Das spreche ich natürlich mit meinem Psychologen alles so ab. Und Du bist in, das höre ich schon, du bist in guter psychologischer Betreuung. Ja. Was in so einem Fall sicher auch sehr wichtig ist. Ja, natürlich. Ich habe einen Bewährungshelfer, einen Psychologen, einen Therapeuten. Also gut eingebettet. Ja, sehr. Wie sind, also wie gesagt, der Anfang hat gut geklappt. Wie sind jetzt so deine weiteren Pläne und Träume? Wie soll es weitergehen und wohin soll es gehen? Das weiß ich noch nicht, da lasse ich mich mal überraschen. Na gut, erstmal Fuß fassen. Ich schaue jetzt erstmal, wie das alles so anläuft und naja, mal schauen, was noch so passiert. Ja, Antje, also das ist mal eine gute Nachricht. Wir hören hier auch oft Fälle von Leuten, die lange im Knast waren und es dann nicht schaffen, wieder sich in die Gesellschaft einzufügen. Insofern freue ich mich, dass du das so schilderst und wünsche dir natürlich alles Gute und gutes Gelingen. Ich weiß, deshalb habe ich gedacht, halt, ich rufe mal an. Sehr gut, weil, ja, genau. Ich habe deine Sendung auch immer geguckt, als ich noch in der JVA war. Ja. Sonst kann man ja leider nicht anrufen. Ja. Dann wünsche ich, dass es weiter bergauf geht und ja, dass dann vielleicht auch bald, das ist sicher auch eine Hoffnung von dir, irgendwann dann mal eine Liebe ins Haus schneit und dass sich beziehungsmäßig auch was tut. Ja, hoffentlich. Ja, genau. Alles Gute, Antje, okay. Und danke für deinen Anruf und toi, toi, toi. Okay, vielen Dank. Gerne, tschüss, ciao. Tschüss. 0800 220 50. Hier ist Susanne, 51, guten Morgen. Ja. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Susanne. So, jetzt reden wir beide. Über was reden wir? Ja, mein Freund, der ist 7 Jahre jünger. Und der hat ein, eine Eigenart. Oder sagen wir mal eher eine Abartigkeit. Für mich ist es abartig, das hätte gestern eher gepasst. Für mich war es so, als ich das erste Mal gehört habe, dass er mit einem kompletten Leder, Motorradleder-Kombi, also bis oben hinzu, im Sommer, wenn es warm wird, in den Schlamm geht. In den Schlamm geht? Ja, da gibt es halt so Schlammtreffen. Ja, und natürlich jetzt, er hat schon Leute da getroffen, aber er geht lieber selber alleine in den Schlamm. Das sind halt irgendwelche Schlammlöcher in der Nähe vom Kanal oder von einem Fluss oder einem See, wo die dann später schwimmen gehen können, also sich dann wieder abwaschen. Moment mal, dein Freund, der fährt auch Motorrad? Der fährt Motorrad, dann fährt er mit seinem Motorrad irgendwo in so einen Bereich in der Natur, wo Schlamm ist? Ja, nicht mit dem Motorrad. Der zieht den Anzug an. Ja. Legt im Kofferraum halt so ein Plastik hin, weil der Anzug ist ja danach auch nass, den sieht er ja dann auch aus. Aber er fährt mit dem Anzug schon dahin? Der fährt mit dem Anzug komplett schon so dahin. Im Auto? Im Auto. Lässt das Auto stehen, irgendwo da in der Natur. Geht dann in dieses Wasserschlammloch und wälzt sich in diesem Schlamm? Genau. Und dann kommt es ihm. Sexuell? Ja. Ja, das ist ja wirklich schon eher bizarr. Ist sehr bizarr. Und das macht er in der Regel, sagst du, alleine, aber manchmal mit anderen Leuten zusammen. Ja, ich sag mal so, er trifft die Leute, aber dann ist er schnell wieder weg. Dann möchte er es lieber alleine, möchte nicht, dass er gesehen wird. Aber wie habe ich mir das vorzustellen? Der hat diese Ledermontur an. Genau, bis oben hin, also alles zugeschlossen bis oben hin. Und wie kommt's ihm dann? Holt er dann seinen Penis irgendwann raus oder wie macht er das? Der reibt sich praktisch im Schlamm. Ach so. Und das Leder bleibt an? Bleibt an. Und das ist dein Freund? Das ist mein Freund, ja. Hat er dich schon mal mit in den Schlamm genommen? Der wollte das. Ich war auch schon mal in einem Schlammloch. Aber da kamen dann Leute. Was? Ah, da kamen Leute. Ja, aber ich kannte das halt nur vom Schlamm catchen. Ne? Sowas kennt man zum Beispiel von Biker-Partys, wobei ich auch Bikerin bin, aber das nur von Biker-Partys kenne. Was ja was ganz anderes ist. Das ist was ganz anderes, ja. Wenn der da, was du gerade gesagt hast, auch dahin geht, wo mehrere in den Schlamm gehen, Sind das dann, hat er dir das erzählt, sind das nur Männer oder sind da auch Frauen dabei? Also Frauen und Männer, aber... Und die wälzen sich alle im Schlamm? Ja, aber das ist so, da gibt es Schlammvideos, wenn man jetzt, sagen wir, sucht über eine Suchmaschine, mhm. bei uns jetzt, ne, mhm, unsere ja, Suchmaschine, ja. so, dann gibt man das ein, Schlammlöcher, und da gibt es aktuelle Schlammlöcher, da kann man halt das ausfindig machen, wo eben diese Schlammlöcher sind, wo man reingehen kann. Das ist irre, das habe ich aber nie gehört. Ja, da gibt es regelrechte Schlammpressen. So. Und treiben die es dann miteinander da? Nein. Nein? Nein. Jeder für sich, auch die Frauen, ja. immer für sich nur. Ja. Auch die Frauen reiben sich dann irgendwie, wie auch immer, dann auch... Irgendwie, ja. Also die tauchen komplett unter, dann sieht man die gar nicht mehr, die sind richtig voll Schlamm. Und ja, das finden die toll. Dann bildet sich vielleicht manchmal auch so eine Blase von der Luft. Die kommt dann so hoch von dem Schlamm, ne? Und dann kommen die da wieder raus. Das sieht ganz gruselig aus, ne? Dann... Geht er zurück in sein Auto, zieht dieses Schlammding aus? Ja, er geht erst baden. Also er geht nach dem Schlammloch, ja. geht er erst in den Kanal oder in den Fluss, je nachdem, macht sich wieder sauber. Ach so, da ist dann immer so etwas, ist dabei, auf jeden Fall. Genau, der achtet sehr darauf, dass da was ist, wo man sich abwaschen kann. Wobei, er ist ja gar nicht sehr schmutzig, wenn er bis oben hin in Leder eingepackt ist. Ja, die Lederanzüge, die sind ja alle danach, das geht ja nicht mehr raus. Ja. Ich meine, von der Haut her ist er ja gar nicht so schmutzig. Nee, eigentlich nicht. Ja. So, ja. Dann badet er da. Wie macht er das im Winter auch? Nein, nee, im Sommer. Winter nicht. Im Winter geht er unter die Dusche mit dem Anzug. Bei euch zu Hause? Nein, also ich wohne ja mit ihm nicht zusammen. Ja, bei ihm zu Hause geht er mit der... Bei ihm zu Hause geht dann mit dem Lederkombi halt unter die Dusche. Aber wenn der so ein Fetisch hat, das ist ja ein Fetisch, ja. Dann ist er doch radadoll, wenn der nach Hause kommt. Wahrscheinlich danach, auch wenn er ja, da... Ja, aber der hat keine Lust auf mich dann. Ach, das ist also nicht eine Art Vorspiel für ihn dann? Nein, also ich war zwar schon mal mit ihm unter der Dusche, auch mit Sachen, ne? Weil ich fand das total komisch. Ich habe erst gelacht. Ich habe vor ihm gestanden, weil ich das eben nicht kenne. Und dann habe ich da gestanden mit meinem Motorradkombi. und habe mich richtig erschrocken, wo der da so stand in der Dusche und hat sich da nass gemacht und... Ich musste erst immer lachen, ne? Das war erst ein bisschen für mich ja nicht so prickelnd. Also ich kenne halt das ganz normale alles. Also du bist eher so Blümchensex, die normale ja, Nummer. Ganz normal. Gibt es denn das dann zwischen euch beiden auch? Selten. Also er kann wirklich, wenn es dazu kommt, und wenn es mal dazu kommt, wobei wir ja nicht oft miteinander schlafen, weil er sich das wohl samstags alleine in seiner Wohnung und unter seiner Dusche macht, ja. Und wenn er dann samstagabends zu mir kommt, hat er keine Lust, meistens sonntags morgens. Ach so, er macht es nicht nur im Schlammloch, sondern er steht dann auch mit seiner Lederbekleidung unter der Dusche. Ja, genau. Das ist ja abgefahren. Und nochmal, damit ich es richtig kapiere, der onaniert, also genau. mit der Kleidung, er hat die Kleidung noch an. Ja. Er zieht sie nicht aus und onaniert dann. Nee. Mhm. Ja, so habe ich es verstanden gerade. Sei denn, er schläft jetzt mit mir, dann hat er die Hose an und dann macht er nur da den Reißverschluss raus. So, nun klingst du ja doch relativ entspannt. Irritiert dich das nicht oder stößt dich das nicht sogar ab? Ja, ich habe immer so, ich versuche ihn immer so umzustimmen. Ich versuche ihn immer noch die ganze Zeit, wir sind jetzt fast 8 Jahre zusammen. Und ich versuche ihn immer wieder noch umzustimmen, dass er sich vielleicht ändert darin. Und kannst du wahrscheinlich vergessen. Ja, schwierig, weil wenn er auf meine Wünsche, wenn ich Wünsche habe, auf die geht er nicht so ein. Wenn ihr dann den normalen Sex miteinander habt, ja. Hast du das Gefühl, dass er das nur so dir zuliebe macht? Dir zuliebe und er kommt auch meistens nicht. Ach so. Also er braucht Schlamm und Leder. Ja. Ja, das ist aber eine komische Basis des Zusammenlebens, oder? Schwierig. Wie alt ist, 7 Jahre jünger, sagst du es eher, ne? Der ist jetzt 44. Und wie lange hat er das schon? Macht er das schon? Oh, schon viele Jahre. Also er hat mir halt von erzählt, seine damaligen Freundin, da waren zwei dabei, die wussten das überhaupt nicht. Und die davor, vor mir, die wusste das wohl, aber die hat das nicht mitgemacht. Hat er es dir denn gleich am Anfang eurer Beziehung gebeichtet? Ja, wahrscheinlich deswegen, weil ich eben aus der Biker-Szene komme. Ach so, und da hat er gedacht, ein gewisses Verständnis kann ich da erwarten. Ja, ich war halt im Motorradclub damals. Ja. Und da kannte man halt sowas. Da habe ich ihm das halt so erzählt, auf Partys. Vielleicht war er deswegen so vertraulich, weil ich erzählt habe, ja, auf den Partys, da waren dann die Stammpartys und da waren dann Catchen, ne? Mhm. Und dann waren da mit so Nudeln Catchen und da habe ich halt schon mal mitgemacht. Ach so, ja, da hat er gedacht, die Susanne, die ist, die kriege ich auch noch ins Schlammloch. wäre das eigentlich für den ein Traum, wenn du dich mit im Schlamm wälzen würdest? Ja, ich glaube schon. Ja. Also er wollte das immer mal und dann war das Wetter war nicht so, das war ja auch nicht so besonders dieses Jahr. Ja. Und dann bei ihm ist es halt aufgrund dessen, dass er war jetzt auf Jobsuche und hat wieder Gott sei Dank einen Job bekommen. Mhm. Aber dieser Job ist eben halt, der ist die ganze Woche über weg. Der ist nicht bei mir, der ist 120 Kilometer weg. Wer weiß, in wie viel fremden Schlammlöchern der sich wälzt in der Woche. Das weißt du vielleicht gar nicht. Also, das glaube ich nicht. Da ist der, glaube ich, weiß ich nicht. Das ist nicht so ein... Wie ist er denn sonst so drauf? Mal abgesehen davon. Also, der ist eigentlich, der ist Computerspezialist. Mhm. Und ja, ich meinte so auch zu dir und in der Beziehung, wie das so ist. Ja, in der Beziehung, wie soll ich das sagen? Also es gibt bei uns ein Problem, ich bin halt arbeitslos. Mhm. Und er hat verdient sehr gutes Geld. Kann er dir was abgeben? Nein, das tut er nicht, der ist ja geizig. Ach, das kommt auch noch hinzu. Er wälzt sich im Schlamm und ist auch noch ein Geizkragen. Na, super. Ja, sicher, der gibt mir kein Geld oder mir geht's halt nicht so gut. Seine Liebste hat wenig Kohle, du bist arbeitslos. Warum auch immer, das ist immer eine blöde Situation. Ja, ich bin ja wegen ihm arbeitslos, weil ich habe 2005, als ich ihn kennengelernt habe, habe ich ja meinen Job an den Nagel gehangen wegen ihm. Warum hast du das getan? Weil ich war jahrelang unterwegs in ganz Europa, immer auf Tour. Mhm. Und dann habe ich Angst gehabt, ihn zu verlieren, weil er eben hier gearbeitet hat, in dem Ort. Ach, und hast du deshalb deinen Job aufgegeben? Und dann habe ich Angst gehabt, ihn zu verlieren, habe das aufgegeben nach 28 Jahren. Das war natürlich schon ziemlich dumm. Ja, jetzt bin ich schon jetzt einige Jahre arbeitslos. Was hast du denn da in ganz Europa gemacht? Also meine Großmutter war Indianerin, mein Opa war Deutscher und ich habe die Kultur gezeigt in einer Tanzgruppe. Ach so, als Tänzerin, als Kulturtänzerin, ja. Sowas. Und davon kann man leben? Ja, da konnte ich, also wir haben Messen und Ausstellungen gehabt. Ja. Und mit Indianerschmuck und Kunsthandwerk und das habe ich halt auch vor den Leuten gezeigt und wir haben halt auch in den Ausstellungen einiges gezeigt. Ihr seid schon ein bisschen schräg drauf. Du bist halb Indianerin, du hast indianische Tänze getanzt, er ja, genau. Wälzt sich im Dreck. Ist alles, klingt alles so ein bisschen auch lustig mit dem Dreck, aber ich glaube, ich könnte mit so einem Menschen nicht zusammen sein, weil mich das zu sehr wegdrücken würde von mir und von meinen Vorstellungen, wie ich gerne auch Sexualität leben möchte. Ja. Und dann ist es noch ein Geizkragen. Das ist ja noch viel schlimmer, als dass ja, im Schlamm sich wälzt. Ja, die Familie ist reich. Ach, und dann gibt ihr dir nichts ab. Das ist doch furchtbar. Nein, die Familie ist sehr reich. Die wollen mich ja gar nicht. Also Susanne, ich glaube, du musst da noch sehr intensiv drüber nachdenken, wie lange du das noch machst und mitmachst. Und, ja, ich weiß nicht. Das ist natürlich jetzt Ich war ja schon immer drauf und dran. Mensch, geh von mir weg, habe ich mir immer gesagt. Das bringt doch nichts mehr. Und was hält dich denn noch bei mir? Ich bin doch arbeitslos und... Ich mache mal einen Vorschlag. Wir haben jetzt so lange über diesen bizarren Fetisch gesprochen und gar nicht so ganz ausführlich so über die Grundlagen eurer Beziehung. Das kommt ja jetzt gerade erst so raus. Ja. Ich schlage vor, das verlagern wir mal in den Hintergrund. Da rufen wir dich nochmal an. Ja. Ne? Dann kann man das auch noch in Ruhe besprechen und vielleicht auch über Konsequenzen noch eingehender nachdenken. Aber ja, okay. Irgendwie so mein Bauchgefühl sagt mir, ist komisch. Außerdem hat er bei mir schon voll verschissen, wenn du sagst, er ist geizig. Dann ja, sehr geil. Dann ist schon, könnte sich zehnmal im Schlamm wälzen, wäre mir dann auch noch fast egal, wenn es ein großzügiger Mensch wäre, aber Geizkragen. Ich habe nichts im Kühlschrank und er kauft sich für sein Auto da für über 1000 Euro so irgendwelche Felgen. Ach, hör auf. Susanne, wir rufen dich nochmal an. Ja, okay. Alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Danke, dir auch. Tschüss, ciao. Tschüss. Ja, dass es irgendwie so eine Schlamm-Szene gibt, das habe ich mir auch schon gedacht oder habe das auch schon mal irgendwo gelesen. Aber dass man gezielt zu solchen Schlammlöchern fahren kann, um sich da zu wälzen, und da wälzen sich dann mehrere, das ist ja schon sehr schräg. Da wäre ich ja, würde ich mal gerne spinksen und mal Mäuschen spielen, wie das da aussieht. Da liegen die alle im Schlammloch und irgendwann stöhnen die alle im Schlamm. Komisch, sehr komisch. Wahrscheinlich gibt es das hier in der Nähe von Köln auch. Ich werde mich mal kundig machen und wenn ich da war, dann erzähle ich euch das. Hier ist, oder ich mache ein heimliches Video vielleicht davon und spiele das mal hier im Fernsehen ein. Das wäre natürlich noch schräger. Gabriele, 56, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Gabriele, ich freue mich, dass du da bist. Ja. Über was reden wir beide denn? Domian, ihr hattet vor 3 oder 4 Wochen das Thema tote Kinder. Mein Kind stirbt, ja genau. Oder mein Kind stirbt, ja. Da hat eine Beate angerufen, wo das Enkelkind geboren wurde und die Mutter seine Plastiktüte gesteckt hat. Ich erinnere mich sehr gut, ja. Ja. Es hat ihr wahnsinnig gut gefallen, sehr gut getan, hat sie gesagt. Hat sie auch die ganze Zeit von gezerrt und vorgestern ist sie leider verstorben. Moment, jetzt, die Anruferin ist verstorben? Ja. Ja. Und ich denke mal, sie wird sich freuen, dass ich bei dir anrufe und das sage. Ich glaube daran, dass sie das mitbekommt. Jetzt bin ich aber schockiert in diesem Moment. Ja, ich auch. War das eine Freundin von dir? Ja. Eine enge Freundin? Eine gute Freundin seit 10 Jahren. Und die Anruferin, deine gute Freundin, hat dir erzählt, dass ihr das gut getan hat, das mal hier alles so zu erzählen. Sie hat mich direkt nach der Sendung nochmal angerufen. Vorher hat sie mich angerufen, nachher haben wir noch lange telefoniert drüber. Und auch Tage danach hat sie immer wieder gesagt, wie gut es ihr getan hat. Was ist denn jetzt genau passiert? Das weiß ich leider nicht. Ich war ein paar Tage nicht da, habe am Donnerstag, wir haben alle ein bis zwei Tage telefoniert. Mhm. Am Donnerstag habe ich das letzte Mal mit ihr gesprochen, dann bin ich weggefahren, habe aber von unterwegs immer wieder versucht, sie zu erreichen, habe sie nicht erreicht und gestern, ja, habe dann von unterwegs aus, habe ich dann auch mir aus dem Internet das Telefonbuch gesucht, die Adresse und 3 Familien waren da gemeldet mit Nummer, habe ich angerufen. Die erste Nachbarin sagte, ja, ich habe einen Termin. Und ich mache das morgen mal. Mhm. Der nächste Nachbar sagte, ach nö, mit sowas will ich nichts zu tun haben. Ja, und abends habe ich dann noch mal einen erreicht und der hat gesagt, ich gehe mal zählen und ich rufe sie zurück. Warum bist, kurze Frage, warum bist du nicht selbst dahin gefahren? Ich war nicht da. Ich war nicht zu Hause. Ihr wohnt aber eigentlich in der Nähe? Ja. Und du warst auf Reisen irgendwo, oder? Ja. Ach so. Wie in Mülheim, ich in Duisburg. Ah ja, okay. Ja, und dann habe ich, hat der Nachbar zurückgerufen, hat gesagt, er hätte den Hund gehört und auch die Frau sprechen. Gestern habe ich dann nochmal versucht, bei ihr anzurufen und habe danach die Polizei benachrichtigt. Die haben die Tür offen gebrochen und sie lag dann wohl die ganzen Tage schon da. Also es hat sich niemand drum gekümmert? Nein, die Tochter wohnt 2 Straßen weiter, die ihr Baby da in die Plastiktüte gesteckt hat. Mhm. Und hat sich keiner drum gekümmert. Ihr sind ins Krankenhaus gekommen. Ich habe eine Stunde später angerufen im Krankenhaus, weil mir der Nachbar Bescheid gesagt hatte. Sie ist also noch ins Krankenhaus gekommen? Ja, sie ist noch lebend ins Krankenhaus gekommen. Habe ich dann nach einer Stunde angerufen und nach langem Hin und Her habe ich dann auch die Ärztin ans Telefon bekommen, habe ihr erzählt, wer ich bin und was ich unternommen habe. Mhm. Und sie sagte dann also, dass die Beate vor 10 Minuten verstorben wäre. Ja. Ja, das tut mir aber wirklich jetzt sehr, sehr leid. Das ist mir so nah auch noch, das Gespräch. Also es ist ja wirklich erst ein paar Wochen her, aber auch die Geschichte ist mir komplett in Erinnerung. Mhm. Und sie wirkte auch eigentlich ganz, ganz fidel und gesund und normal, soweit man das vom am Telefon mitbekommen kann. Aber ich wüsste auch nicht, dass sie krank gewesen ist. Mhm. Wie lange hast du Beate gekannt? 10 Jahre. Ja. Und wie kommt das, dass die Tochter da nicht sich mal eher drum gekümmert hat? Ja, ich weiß es nicht. Es ist ein sehr seltsames Verhältnis meiner Meinung nach. Beate, die brauchte öfter mal jemanden, der dann mal kommt oder mit ihr telefoniert. Und dann hat sie die Tochter angerufen, wochenlang hat sie die gar nicht erreicht. Mhm. Dann hat sie sie mal erreicht, dann hat die Tochter gesagt, ja, ich komme morgen. Mhm. Und ja, eine Woche später war sie immer noch nicht da. Jetzt in der Zeit hat sie sich ja wohl auch nicht drum gekümmert und geschert, weil sonst wäre ja mal einer hingegangen von denen. Natürlich, ja klar. Wenn sie quasi um die Ecke wohnt, dann ist das ja... Ja, und dann hatten die im Krankenhaus, die Ärztin hatte gefragt, ob sie die meine Nummer der Polizei geben darf. Habe ich gesagt, natürlich. Mhm. Dann rief auch der Kripo-Beamte an, fragte mich, und ja, wo die Tochter wohnt, die Telefonnummer, habe ich gesagt, tut mir leid, habe ich leider auch nicht, sonst hätte ich mich schon drum gekümmert. Mhm. Aber dann habe ich gesagt, aber die finden sie leicht, indem sie vor 4 Jahren gucken mit dem toten Baby in der Plastiktüte. Mhm. Und ja, hat er auch sofort gehabt und ist dann hingefahren wohl. Nun ist das ja wirklich eine sehr, sehr merkwürdige Geschichte, dass die Tochter das Kind, das tote Kind in die Plastiktüte getan hat. Und vor allen Dingen, dass sie keinem gesagt hat, dass sie schwanger ist. Genau. Weil die Beate, die hätte ihr Leben dafür gegeben, wenn sie ihr Enkelkind hätte großziehen dürfen oder einen großen Teil mitmachen, mithelfen kann. Die Beate hatte ja erzählt, dass davon ausgegangen wird, dass das Kind tot geboren worden war. Glaubst du das? Das wusste keiner so genau. Das geht auch, sie hat ja den Obduktionsbericht und da geht es auch nicht genau hervor, deswegen ist ja auch nichts nachgekommen. Die konnten nicht feststellen, ob das Kind lebend auf die Welt gekommen ist oder ob das Kind während der Geburt gestorben ist. Also vorher ist es nicht gestorben, weil... Oder ob das Kind umgebracht worden ist. Aber ich denke, das hätten die gemerkt. Das hätten die, ob sie das in eine Plastiktüte gelegt hat und dann zugemacht, hat ja dann Schmutzwäsche draufgeschmissen auf den Beutel. Ja, auch eine furchtbare Geschichte, furchtbar. Das war ganz schlimm. Ja, das war für die Beate, sie hat das zwar sehr, sehr klar und tapfer erzählt, aber man erahnte auch, was das für ein Schock fürs Leben letztendlich für sie auch bedeutet hat. Das war die ganzen Wochen dramatisch, wochenlang. Mhm. Und genauso dramatisch finde ich es, dass sie jetzt einfach weg ist. Jetzt habe ich vergessen, Gabriele, wie alt war die Beate ungefähr? 53. Und dann fiel mir heute ein, die hat dich so gerne geguckt und wo sie gesagt hat, dass sie das so gut getan hat, habe ich gedacht, Beate, für dich rufe ich an und ich sage das jetzt auch noch. Das ist sehr nett, Das ist sehr nett. Und es tut mir wirklich sehr leid, obwohl ich natürlich die Frau nicht kannte, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Leute doch zu kennen, wenn ich hier... Ich habe immer die Geschichten schon gehört. Ne? Yeah. Und ich denke immer, das ist alles schon dramatisch genug. Ne? Kümmerst du dich denn jetzt auch mit um die Beerdigung? Ich habe die Tochter noch nicht erreicht. Der Kriminalbeamte hatte gesagt, er gibt ihr einen Zettel mit meiner Nummer. Mhm. Bis jetzt hat sie sich nicht gemeldet. Morgen früh rufe ich bei der Kripo in Essen nochmal an bei dem jungen Mann und frage, ob ich die Nummer haben kann, weil da war ja auch ein Hund. Da ist ja ein Hund. Mhm. Und wo der Whisky jetzt ist, möchte ich wissen. Mhm. Und ob ich den vielleicht zu mir nehmen kann. Irgendwas. Dass du da noch was tun kannst, ja. Ja, weil ich möchte ja auch zur Beerdigung alles gehen. Also man wird jetzt wahrscheinlich davon ausgehen, dass es ein Herz- oder ein Gehirnschlag war. Nein, der Kripo-Beamte sagte, das wäre ein multiples Organversagen gewesen. Obwohl sie nicht krank war vorher. Ja. Und keiner weiß, wie lange sie schon gelitten hat da in der Wohnung. Das weiß man auch nicht. Ab Donnerstag gewesen sein, ne? Und sie keine Kraft mehr hatte zu telefonieren. Keine Kraft zum Telefonieren. Gott, das heißt, unter Umständen hat die arme Frau dann noch wirklich sehr dramatische Stunden. Das denke ich. Tage. Tage verlebt. Im Bewusstsein vielleicht. Ja, wo der Nachbar geklopft hat und gesagt hat, er hätte sie und den Hund gehört, dass sie da vielleicht Hilfe gerufen hat oder irgendwas. Mhm. Und in der Hoffnung war, jetzt kommt endlich jemand und hilft mir. Mhm. Ja, und derjenige ist gegangen. Ich muss sagen, ich mache mir extreme Vorwürfe. Ich mache mir wahnsinnige Vorwürfe, dass ich nicht zwischendurch dann doch hingefahren bin. Ja, aber du sagst, du warst auf Reisen unterwegs. Ja, aber trotzdem, ja. Ja, ja, man macht sich natürlich dann immer Vorwürfe hinterher. Aber mit solchen Sachen rechnet man ja auch nicht, vor allen Dingen, wenn jemand nicht krank ist. Und Nein. Ja, dann mach das, was du jetzt noch tun kannst für deine Freundin. Das war jetzt das Erste, was ich tun konnte. Ja. Gabriel, ich danke dir sehr herzlich. Und ich bedanke mich, dass ich durchgekommen bin. Erste Mal angerufen, sofort durchgekommen. Ist das eine Fügung gleich von oben, dass das so geklappt hat? Hat die Beate gesagt, das geht jetzt so. Ja, ja, und ich wollte mich nochmal bedanken, dass du ihr so gut getan hast. Ich bedanke mich für deinen Anruf, Gabriele. Alles Gute wünsche ich. Danke ebenso. Tschüss. Ciao. Wir haben 1.39 Uhr. Und hier ist Luise. Luise ist 46. Guten Morgen, Luise. Hallo, Jürgen. Luise, guten Morgen. Ich wollte mich mal melden, oder ich habe mich gemeldet auf ein Gespräch von gestern, das mich doch sehr berührt hat oder schockiert hat, wenn ich das eher so sagen soll. Es geht um den Familienvater, der gestern erzählte, dass er eine Beziehung zu einer 15-jährigen Freundin seiner Tochter hat. Genau. Und das auch gleichsetzen wollte mit einer Beziehung eines älteren Mannes zu einer wesentlich jüngeren Frau. Das, was ich mir besonders schwierig fand, die Tatsache, dass er erzählte, dass er mit diesem Mädchen Kontakt in seinem eigenen Haus hat, wo auch die Ehefrau und die Tochter in ihren Zimmern schlafen und er sich da, genau, weil ich Ähnliches erlebt habe. Das ist bei mir nicht so schlimm gewesen, aber und ich habe jetzt auch kein Martyrium durchlebt oder so, aber was ist denn genau bei dir passiert? Mir ist es passiert, dass der Vater einer Schulfreundin als ich bei ihr übernachtet habe und in ihrem Zimmer, also jeder hatte sein eigenes Bett, aber ich habe in ihrem Zimmer geschlafen. Wie alt warst du da? Das sexuelle Übergriffe haben über einen längeren Zeitraum stattgefunden, aber die krasseste Begebenheit war, als ich dann wohl so 12 war. 12. Da hast du bei der Freundin geschlafen. Mhm, so, genau. Was ist dann da in dieser Nacht passiert? Er ist morgens in das Zimmer gekommen und ich bin davon aufgewacht, dass er mich gestreichelt hat. Du lagst allein in dem Zimmer, nicht bei deiner Freundin? Doch. Doch, die Freundin war auch da. Ja. Also seine Tochter war auch mit in dem Zimmer. Genau, seine Tochter schlief in ihrem Bett und ich schlief auf einem Gästebett in dem Zimmer. Mhm. Und er ist reingekommen und hat angefangen, mich zu streicheln und ich bin davon aufgewacht. Und dann? Und dann passiert hier jetzt gerade. Also ich war irgendwie völlig unsicher natürlich, wusste nicht, was ich machen sollte und habe das quasi über mich ergehen lassen. Mhm. Und Und er hat dich da vergewaltigt in dem Kinderzimmer? Soweit ist es nicht gekommen. Also er hat meine Brust gestreichelt und dann auch in den Schritt gefasst und da gestreichelt und sich da ziemlich lange halt so aufgehalten. Und irgendwann hat er mich dann hochgezogen und hat versucht zu penetrieren und das hat nicht funktioniert. Hat nicht geklappt. Währenddessen schlief deine Freundin in ihrem Bett. Genau. Das heißt, es hätte jede Sekunde passieren können, dass die Freundin wach wird. Ja, ich habe mich, auch später immer wieder gefragt, ob sie das mitgekriegt hat und ob sie sich schlafend gestellt hat oder ob sie wirklich geschlafen hat, ob sie nichts davon mitbekommen hat. Das geht mir halt regelmäßig im Kopf rum und ich selber muss sagen, ich habe auch unter dieser Geschichte damals gar nicht so sehr gelitten. Also ich war relativ frühreif und sehr neugierig, obwohl, also es war ambivalent, also es ist schwierig, das irgendwie zu erklären, weil es war auf der einen Seite spannend, auf der anderen Seite natürlich unheimlich, wusste, dass es nicht in Ordnung ist. Als der hat dann irgendwann von dir abgelassen, als das mit der Penetration nicht funktionierte. Genau, dann und ist er aufgegeben. Ist ganz normal rausgegangen und das war es dann. Ich glaube schon, ja. Und das ist aber nur einmal passiert. Das ist nur einmal passiert. Das war dann das letzte Zusammentreffen, weil die Familie in der Zwischenzeit eben auch nicht mehr in meiner Nähe wohnte, sondern weggezogen war. Aber du hast gerade so eine Andeutung, es gab vorher schon sexuelle Übergriffe von diesem Mann? Genau, ja. Wo und wie fanden die statt? Wenn ich meine Schulfreundin besucht habe, ist es dann passiert, dass er, der lief oft in Unterwäsche, in Unterhose rum und man konnte halt sein Geschlechtsteil sehen, das hing dann raus. Oder er hat sich dann zum Beispiel einmal hinter mich gesetzt und hat dann meine Hand genommen und sich damit berührt. Solche Sachen sind dann passiert. Du hast, das war tagsüber, wo auch keiner geschlafen hat, ne? Du hast niemandem was davon erzählt damals? Nein. Habe ich nie. Ich habe das einfach ignoriert. Ich habe das einfach so über mich ergehen lassen oder ertragen und habe dann nicht drüber gesprochen. Du hast gerade gesagt, dass dir das da in dem Moment gar nicht so ganz schlimm vorkam, weil du neugierig warst, weil du frühreif warst und so weiter. Ist es dann später im Nachhinein doch für dich schlimmer geworden? Ich habe erstmal angefangen, mir Gedanken darüber zu machen, ob er auch Schlimmeres mit anderen Mädchen tut und ob ich ihn hätte anzeigen müssen und habe dann irgendwie gedacht, ich möchte mich dem aber gar nicht aussetzen und ob man irgendwie versuchen kann rauszufinden, ob er eben von jemandem anderes dann angezeigt worden ist, wusste ich aber nicht, ob das geht und wie ich das anstellen sollte. Und deswegen weiß ich das bis heute nicht. Und erst in der letzten Zeit ist das eigentlich wieder präsenter geworden. Also es hat mich eigentlich für lange Zeit gar nicht belastet oder beschäftigt. Und in der letzten Zeit ist das immer häufiger hochgekommen. Also ich dachte, vielleicht spielt das halt doch eine Rolle in meinem Leben. Und vielleicht auch durch die vielen, vielen Berichte in den letzten Jahren zum Thema sexueller Missbrauch, dass das dann bei dir auch dann nochmal klarer ins Bewusstsein kam. Das ist, ja, das ist natürlich auch so, ja, wenn so ein Thema kommt, wo ich dann denke, naja, ich war damals irgendwie zu feige oder. Ja, aber weißt du, du warst ja auch noch ein Kind. Von Feigheit da zu reden, finde ich eigentlich nicht angemessen. Und es war noch eine andere Zeit, wo man noch viel, viel verschämter war und ängstlicher. Da gab es ja fast die Begrifflichkeit des sexuellen Missbrauchs in der Öffentlichkeit kaum so totgeschwiegen wurde, das alles schlimmerweise. Das stimmt. Also aber was ich auch eben so schlimm finde oder was ich eigentlich kaum glauben kann, dass dieser Mensch das halt so offen gemacht hat und seine Frau, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass seine Frau das nicht mitbekommen hat. Es gibt so gute Schauspieler. Und das sind so die Dinge, oder jetzt, wo das Gespräch gestern eben auch war, wo ich mich gefragt, was würde der Mann von gestern sagen, wenn seine eigene Tochter so eine Beziehung unterhalten würde? Oder was glaubt er seiner Familie anzutun, wenn es irgendwann mal rauskommt? Weil es kann ja durchaus sein, dass es mal zur Sprache kommt. Und was denkt dann seine Tochter von ihm, ob er sich darüber im Klaren ist? Es braucht ja nur der Zufall, dass es passiert ja in seinem Haus, wo die Tochter und die Frau schläft, wenn zufälligerweise die Tochter dazu käme. Genau. So unfassbar für das Kind. Ja. Das Kind war 13. Ja. Traumatisch. Luise, das hat dich erinnert an deine Geschichte, was du hier gestern gehört hast. Ich verstehe. Bist du jetzt so sehr damit beschäftigt, dass du vielleicht noch mit meiner Psychologin sprechen möchtest? Das kann ich gerne tun, weil das auch ein Teil von diversen anderen Päckchen ist, dann biete ich dir die ich zu tragen habe. Und ja, gut, dann biete ich dir das gerne an, Luise. Ja. Heute ist Christina bei uns und Christina wird dich gleich anrufen, wenn du jetzt zuvor auflegst. Okay. Alles Gute von Herzen. Gut, danke. Tschüss. Tschüss. Und hier ist der Alexander, der ist 37. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Alexander. Was ist dein Thema? Ich wollte eigentlich auch noch einen kurzen Nachtrag zu dem Frank von gestern sagen. Ja. Ich habe die Sendung gestern schon verfolgt. War gestern auch angerufen und habe das Ganze halt übers Telefon verfolgt. Du hast den jungen Anrufer, der da die Leute beklaut hat. Mhm. Hat sie ja bewegt, zur Polizei zu gehen und sich selber zu stellen. Also es war der Anrufer vielleicht. Diesen Ratschlag habe ich eigentlich gestern Abend deinerseits auch an diesem Frank irgendwie vermisst. Weil das die einzigste richtige Handlung ist, diese Beziehung zwischen den beiden zu beenden. Mhm. Also mein persönlicher Eindruck also, wollte ich okay. zu gestern Abend. Ja. Aber du rufst heute auch noch wegen eines anderen Themas an. Ich rufe eines anderes Themas an. Es ist nicht ganz abartig. Ich beschreibe es mal etwas witzigerweise. Ich bin Fleischfresser. Du bist Fleisch. Sind wir nicht fast alle Fleischfresser? Fast alle. Ja. Die Veganer mögen entschuldigen. Die meisten Leute verarbeiten ihr Fleisch ordnungsgemäß, bevor sie es verzehren. Zum Beispiel in Leberwurst. Nein, also ich meine zum Beispiel durch Braten. Oder durch Braten, natürlich, ja, klar. Hm, ja. Das brauche ich nicht immer. Ach so, du verarbeitest das nicht. Das heißt, du isst dein Fleisch roh. Richtig. Ganz roh. Richtig. Was für ein Fleisch? Sämtliche Arten von Fleisch. Also es kann durchaus sein, dass ich mir eine SB-Packung Hackfleisch hole, mich damit dann genüsslich aufs Sofa lege, anstatt wie Chips eine Packung Hackfleisch esse. Nun wäre das ja noch nichts Ungewöhnliches, wenn du da Zwiebeln und Gewürze rein tun würdest. Ja, dazu gibt es ja sowas wie Geschnetzeltes. Gibt es ja auch alles fertig zu kaufen. Ja, aber bei dem Hackfleisch, du kaufst das Hackfleisch und isst das so roh weg, ohne da das zu würzen. Richtig. Boah, das ist ja ekelhaft. So, ich habe auch gestern zu dem Kollegen gesagt, das Fleisch hat ja einen eigenen Geschmack. Ja, klar, ja. So, und es gibt Tage, da ist nach 300 Gramm Feierabend, das schmeckt es mir nicht mehr, dann packe ich es weg. Ist ja schon eine ganze Menge, 300 Gramm. Später? Ja. Es gibt aber auch Tage, da esse ich eine ganze Packung. Ach, und isst es ohne Brot? Natürlich, man isst ja kein normales Hackfleisch so normalerweise. Ich rede jetzt nicht vom Mett. Also ich rede jetzt von allen Fleischarten. Ob es mariniert ist, ob es von mir aus auch die einfache Bratwurst ist, die ich kaufe. Also die ungebratene Bratwurst, die isst du auch so roh? Tja. Kann es auch sein, dass du ein Steak kaufst und ganz rohes Steak isst? Ja, also nicht Rindersteaks, also warum aber nicht? So Schweinesteaks oder sowas. Warum nicht Rind? Warum nicht Rind? Also Rind und Geflügel bin ich vorsichtig. Wegen was? Geflügel weiß man, Salmonellengefahr und Salmonellengefahr, ja genau, dass man sich ja irgendwas holt. Ist das bei Schweinefleisch nicht auch eher gefährlich, das roh zu essen? Also mit Rind und Innereien habe ich es nicht. Also es sind die normalen Fleischarten wie ein Schnitzel, ein Kotelett, mariniert, mal Gyros oder sowas. Alles, was man fertig holen kann, das ist für mich ein guter Stoff, um dass es mir gut geht. Ja, du gehst zu deinen Urwurzeln des Menschen zurück, ne? Die haben das ja auch roh gefressen, kann man ja sagen. Richtig. Ich kann es nicht, ich habe selber mal gesucht herauszufinden, warum. Im Fleisch sind ja Spurenelemente, Eisen, solche Sachen. Und ich glaube, mal irgendwo gelesen haben, dass man die, wenn man zum Beispiel brät, bei Hitze, einige Inhaltsstoffe des Fleisches vernichtet. Könnte sein. Ich weiß es nicht genau, aber kann sein. Wahrscheinlich. Und ich glaube, das ist der Grundgedanke, warum ich liebend gerne Fleisch esse. Dass dein Körper das Bedürfnis dazu hat. Richtig, ja. Richtig. Also ich habe damals eine Partnerin gehabt, die, also ich habe zum Beispiel, wenn ich mir zum Beispiel Grillfleisch hole, habe ich immer so mein kleines Cuttermesser, ja, weil die schon scharf sind für die Sehnen. Und also ich musste ein gutes Jahr alleine essen, in einem anderen Raum. Weil die es eklig fand? Weil sie es eklig fand. Und irgendwann hat sie gesagt, okay, ich akzeptiere es und durfte dann da essen. Also und, ich würde sagen, mich würde es zunächst auch etwas befremden, einerseits. Andererseits geht man mit Freunden ins Steakhouse zum Beispiel. Da gibt es ja auch ganz viele, die das nur so ganz leicht angebraten haben. Und mittendrin ist es auch roh und blutig. Und dann sieht man das ja auch. Also so ein großer Unterschied. Ja. Ist aber trotzdem erhitzt. Also. Ja, natürlich. So. Ja. Aber wenn ich auf so eine normale Hackfleischpackung gucke, da steht extra sogar drauf, nicht zum rohen Verzehr geeignet. Aber du tust es doch. Und ja, ich habe da mal einen Spaß dran. Also. Ja, sicher. Es ist sowas ganz tief Animalisches, ne, was du da machst. Ja. Ja. 37 bist du, ne, habe ich gesagt. Richtig. Wie lange bist du schon so drauf? Das mache ich schon so seit 20. Also wirklich, denn, weiß ich nicht, wann ich das entdeckt habe. Mhm. Passiert das sehr regelmäßig? Sehr regelmäßig. Also wenn ich zum Beispiel abends koche, ich habe gestern Abend dem Redakteur da so zum Beispiel ein Beispiel genannt. Wenn ich jetzt zum Beispiel, kennst du auch ein ganz einfaches Stierkotelett? Mhm. Kennst du? Ja. So, wenn ich jetzt Stierkotelett panieren will, mache ich das meistens ohne Knochen. Das heißt, ich schneide das Fleisch, das Hauptfleisch vom Knochen ab. Mhm. So, mit dem Fett drumherum und dann bleibt hier immer noch ein bisschen was übrig. Mhm. So, und das futter ich dann auch so vom Knochen weg. Also das Fleisch verarbeite ich dann schon, wenn meine Freundin da ist oder so, brate ich das natürlich auch. Und das isst du dann auch gebraten? Natürlich esse ich es auch gebraten. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt Gulasch machen würde, und meine Freundin würde aus der Küche rausgehen. Und ich habe das Gulasch vor mir liegen, bevor ich es in den Topf schmeiße. Ich verstehe schon. Du naschst davon. So, und wenn am Knochen was dran ist, ich habe es ja bezahlt, warum soll ich es dann wegwerfen? Natürlich. Früher kriegt es der Hund ab und zu und ich habe mir auch mal einen Teil davon weggenommen. Und so ist das in jeder Situation, dass... Also, wir lernen hier in dieser Sendung, es gibt wirklich überhaupt nichts, was es nicht gibt. Somit auch jetzt die Besonderheit von Alexander, der gerne rohes Fleisch isst. Ja. Warum nicht? Wenn man schon Fleisch isst, ist es auch egal, ob man das nun in die Pfanne wirft oder ob man es roh isst. Ich bin ja eh nicht so ein Fleischfreund, deshalb das ist dann ein anderes Thema. Alexander. Also ich glaube, das ist auch eine Sache, wo man sein Fleisch kauft, ne? Also will ich auch mal eben dazu hinzufügen, wenn man es jetzt irgendwo holt, wo es nicht ganz so frisch ist oder so, würde ich es auch nicht machen. Aber ich habe da mal einen Metzger meines Vertrauens und da kann ich mich drauf verlassen. Also du hast gerade noch eine Frage, du hast gerade schon gesagt, also mit Hühnerfleisch und mit Rindfleisch bist du vorsichtig. Wie ist es mit Lammfleisch oder mit Nein, noch gar nicht. Also habe ich noch nie Erfahrung mitgemacht. Lamm, Ente und so weiter. Das ist alles Schwein und Rind kommt hier auf den Tisch. Also gemischt und so weiter und so fern. Und das andere gehe ich nicht dran. Da habe ich viel zu viel Angst vor, dass man dann wirklich mal ernsthaft krank wird. Ja, verstehe. Und ich glaube, dann würde es mir auch mal eine Lust nehmen, anstatt mal eine Tüte Chips und mal ein Hackfleisch mit aufs Sofa zu ziehen. Außerdem, wenn ich zum Beispiel so eine Delta-Pfanne, ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Ja? Da ist zum Beispiel so mit Schweinefleischstreifen und Pilzen drin. Mhm. Das macht sehr viel Spaß, erst die Pilze daraus zu picken. Ja, und dann das Fleisch. Ja. Alexander, ich danke dir für deinen Anruf. Ich danke dir, gerne, dass du es erzählt hast. Alles Gute und guten Appetit wünsche ich weiterhin. Danke. Tschüss. Ja, tschüss. So, jetzt lese ich hier gerade, dass meine Redakteurin, die Maike Wüllner, hier reinkommt. Was sie will und was sie mir bringt, weiß ich nicht. Ah, das ist aber sehr schön. Vielen Dank. Ja, das ist nämlich unser Hinweis für die nächste Themennacht. Nächste Woche. Nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben wir wieder ein Thema. Und wie heißt das Thema nächste Woche? Das Thema heißt "Diese Nacht vergesse ich nie". Und ich möchte nächste Woche sehr, sehr gerne mit euch über ganz besondere Nächte reden. Also was habt ihr in einer Nacht schon einmal Extremes erlebt? Vielleicht krassen Sex, vielleicht heftige Gewalt oder eine gruselige Begegnung, panische Angst, vielleicht habt ihr ein UFO gesehen oder seid gar von einem UFO entführt worden. Das haben wir ja vor einer Weile hier auch schon gehört. Oder hat eine Nacht vielleicht schon mal euer gesamtes Leben verändert? Das ist unser Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Diese Nacht vergesse ich nie. Ich vergesse diese Nächte in dieser Woche, glaube ich, auch nie, was wir hier alles schon gehört haben. Ja, ihr Lieben, das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Morgen dann auch wieder eine freie Themennacht. Ich hoffe, pünktlich. Bitte seht es uns nach. Das sind immer aktuelle Sendungen, die sich dann etwas verlängern, vielleicht im Abendprogramm schon. Und dann ist es eben in der späten Nacht. Die letzte Sendung fängt dann halt auch ein bisschen später an. Also seht es uns bitte nach. Geplant ist, pünktlich anzufangen. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Und wie immer könnt ihr ab 0 Uhr anrufen. Und ich möchte auch nochmal sagen, ich habe es ja ganz oft schon gesagt, aber wenn ihr mailt, bitte schreibt nicht zu viel und nicht zu lang eure Geschichte, sondern umschreibt es relativ kurz und vergesst nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. So, morgen wie immer freitags eine freie Themennacht. Wie gesagt, ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, da sind die Leitungen geschaltet. Und nächste Woche heißt unser Schwerpunkt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Diese Nacht vergesse ich nie. In der Technik heute Nacht war und ist Valentin Kircher. Jetzt wünsche ich euch eine gute und schöne Nacht und sage Tschüss und Bye-bye. Bis morgen. Bye-bye.